Danzig! Geheime Paniken! Gefährliche Atmosphäre! Ein französischer Film von vor der Krieg! Züge, die vorbeifahren! Scheinwerfer drehen zu in meinem Kopf! Zurück aus dem Fabrik! Hat Nikolas mir geschrieben! Ich höre Radio! Eine Gromusik spielt! Aufgeschlagen blutrot! Über die weiße Linie des Westens! Ein zartblaues Bild! Gibt mir Sturz des Sinn! Gedanken an ein Mädel, das ich nicht mal kannte! Eine Nacht in Leipzig! Geheime Paniken! Kämpferische Atmosphäre! Ein französischer Film von vor dem Krieg! Ich höre Radio! Eine Gromusik spielt! Aufgeschlagen blutrot! Über die weiße Linie des Westens! Gefährliche Atmosphäre! Ein französischer Film von dem Krieg!